Und dann kam allmählich, immer auf breiterer Grundlage, die Tendenz, die hereingestreut wurde, der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Es waren fanatische, möchte ich fast sagen, geisteskranke Defätisten und Pessimisten da. Fanatisch diese Meinung verbreiteten. Einen Höhepunkt nahm diese defätistische Welle im August des Jahres 1943, als der Badoglio-Verrat in Italien war und der Duce gefangen war, wo man so in diesen Kreisen konnte, wunderbar, Faschismus zu Ende, herrlich, herrlich. Duce verhaftet, könnte man nicht auch Führer verhaften, wäre doch schön, wenn das dort geht, warum soll es bei uns nicht gehen? Dann wurde damals der Duce befreit. Wir haben dann, als ich Innenminister wurde, eine Anzahl Leuten das Köpfchen runtergelegt. Dann wurde das also gleich ruhiger.